Kundgabe 5827, empfangen durch Bertha Dudde am 15.12.1953. Trostreiche und liebevolle Vaterworte. Ihr alle sollet getröstet werden durch mein Wort, die ihr traurig und betrübt seid, die ihr in irdischer Not und Bedrängnis verzagten Sinnes seid. Ihr sollet Mut schöpfen aus den Worten, die ich euch aus der Höhe zuleite, in der Erkenntnis des Zustandes meiner Geschöpfe, in der Erkenntnis ihrer Schwäche und Einsamkeit, wenn sie mich nicht in ihren Herzen tragen. Ich will allen Trost zusprechen. Ich will allen das Vertrauen wiedergeben, dass sie Hilfe finden bei ihrem himmlischen Vater, so sie ihn nur anrufen. Ich rede aus der Höhe zu euch, weil ihr meinem, euch, überlieferten Wort keinen Glauben mehr schenket, weil es euch unwahrscheinlich dünkt, dass ich mich meiner Kinder auf Erden annehme, dass ich um alle ihre Nöte und Leiden weiß und stets bereit bin zu helfen. Und ich will euch erneut dieses versichern und euch nur um die Bedingungen wissen lassen, dass ich von euch angerufen werden will, wenn ich euch helfen soll. Ich muss diese Bedingung stellen, ansonsten meine Hilfe für euch keinen Segen für die Seele bringen könnte. Denn würde ich euch helfen ohne euren Anruf, dann würdet ihr nimmermehr die Verbindung mit mir herstellen, die Zweck und Ziel des Erdenlebens ist. Und ich selbst hätte dann dazu beigetragen, dass ihr euer Ziel nicht erreichet. Ich will, dass ihr glaubet an mich als Gott und Schöpfer von Ewigkeit, der stets mit dem von ihm Erschaffenen in Verbindung steht, der diese Bindung niemals lösen wird und der nur von euch verlangt, dass auch ihr selbst bewusst diese Bindung herstellt, dass ihr ihn als euren Vater erkennet und nun vertrauensvoll euch an ihn wendet in jeder irdischen und geistigen Not. Weil euch aber jeglicher Glaube daran verloren gegangen ist, suche ich euch durch mein Wort nahe zu kommen und den Glauben in euch aufs Neue zu erwecken. Ich rede zu euch und spreche einen jeden Menschen direkt an, wenn auch durch den Mund mir ergebener Diener. Doch dieser redet nur, was ich selbst für euch nötig erachte. Er redet nur als mein Werkzeug. Er spricht für mich und an meiner Statt. Aber es sind meine Worte, die ihr höret, die euch berühren sollen mit aller Kraft und die euch locken sollen, dass ihr in meine Arme flüchtet, in jeder Not des Leibes und der Seele. Ihr, die ihr verzagt seid, ihr sollet aufgerichtet werden, die ihr betrübt seid, ihr sollet getröstet werden, ihr Schwachen an Leib und Seele sollet Kraft empfangen und ihr Blinden im Geist, ihr sollet sehend werden. Euch allen will ich meine Liebe beweisen durch das Wort, das aus der Höhe zu euch herniedertönet. Denn ich selbst neige mich als Vater meinen Kindern zu, die mich erkennen und lieben lernen sollen, auf dass sie selig werden. Amen.